Lotte fand die Idee toll, denn sie hatte das schon einmal im Fernsehen gesehen. Der Dieb wurde vor die Tür geschickt und die Detektive berieten im Zimmer über sein Schicksal. Doch sie konnte sich auch daran erinnern, dass im Fernsehen irgendetwas schiefgegangen war. Sie dachte darüber nach, während die anderen anfingen, darüber zu diskutieren, welche Strafe sie Simon auferlegen wollten. Also ich schlage vor, er zerlegt das Fahrrad wieder und bringt heimlich alle Teile zurück. Das reicht nicht, da muss er schon mehr bieten. Wir sollten ihn fragen, was er freiwillig macht. Simon, komm doch mal rein. Sim, hey Simon. Mit einem Mal wusste Lotte wieder, warum die Aktion seinerzeit im Fernsehen schon schiefgegangen war. Natürlich hatte der Dieb die Flucht ergriffen, während über seine Strafe diskutiert wurde. Der Dieb war einfach abgehauen. Auf einem Motorrad. Motorrad? Fahrrad! Lotte gingen Lampen auf. Die anderen sahen Lottes entsetztes Gesicht und kombinierten ebenfalls messerscharf. Fluchend stürzten sie alle vier die Treppe rauf und sahen gerade noch, wie Sim auf einem Fahrrad um die Ecke bog. Auf Lottes Fahrrad. So ein Mist. Los, Leute, auf die Räder. Den schnappen wir uns. Verdammter Mist, der Typ hat die Luft rausgelassen. Bei mir auch. Und die Ventile geklaut. Die vier Ventile ohne Ventile. Das ist das Ende. Nix Ende. Jetzt geht's erst los. Mein Fahrrad steht um die Ecke. Das hat er übersehen. Ich düse hinterher. Den kaufe ich mir. Und dann gnade ihm Gott. Die Freunde hatten Luke noch nie so wütend gesehen. Er sauste dem Dieb hinterher, als ginge es um den Etappensieg bei der Tour de France. Doch was sollten sie tun? Sie konnten nur warten. Plötzlich knisterte es aus Lottes Jackentasche. Das Funkgerät. Hallo Luke, wo bist du jetzt? Ja, hallo Lotte. Ich fahre gerade über die Kaiserstraße Richtung Stadtpark. Etwa 30 Meter vor mir rast Sim wie ein Henker durch den Verkehr. Wenn das mal gut geht. Hat er dich schon bemerkt? Ich bin mir nicht sicher. Er schaut sich immer wieder um und legt noch Tempo zu. Verdammt fit, der Kerl. Au, Backe. Jetzt fährt er vom Fahrradweg runter und fädelt, ohne sich umzuschauen, in den fließenden Verkehr ein. Ist der wahnsinnig? Puh, ist gerade noch mal gut gegangen. Fast wären zwei Autos wegen diesem Verrückten ineinander gerast. Luke, du bist doch vorsichtig. Bin ich lebensmüde? Ich fahre auf dem Fahrradweg, wie es sich gehört. Was macht er denn jetzt? Der fährt einfach über die Kreuzung, ohne auf abbiegende Autos zu achten. Mann, war das knapp. Hier endet jetzt der Fahrradweg. Oh je, ist der crazy. Prescht wie ein Irrer über den Gehweg. Die Fußgänger sind vielleicht sauer. Da, er streift eine Frau. Oh Mist, ihre Tasche fällt runter. Shit, ich muss bremsen. Der ganze Bürgersteig ist voller Lebensmittel. Unverschämtheit, Raudi. Dieser miese Kerl rast einfach über den Bürgersteig. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist mega gefährlich hier. Total viele Ausfahrten, wenn da einer rausgekommen wäre. So, jetzt kann's weitergehen. Moment mal. Ich glaube, da vorne ist er. An der großen Ampelkreuzung Fischerstraße. Da kann er nicht drüber, weil dichter Verkehr ist. Den hole ich mir. Na, warte, Sim. Mist, ich glaube, er hat mich gesehen. Er haut ab. Die Fischerstraße runter. Richtung Stadthalle. Tut mir leid, Lotte. Aber wenn er so weiterfährt, siehst du dein Rad nicht mehr heil wieder. Der eiert ja in Schlangenlinien über die Straße. Fährt viel zu weit links. Ey, Simon, fahr doch rechts am Straßenrand, du Pfeife. Oh nein, ich glaub's nicht. Das glaubt mir keiner. Jetzt kracht's. Was ist passiert? Luke, melde dich. Hat der Typ eine Sonne? Biegt einfach links in die Markenstraße ab. Kein Zeichen für die Autos hinter ihm. Kein Blick nach hinten. Einfach quer rüber. Sowas abgedrehtes. Wenn der Autofahrer nicht so cool reagiert hätte, gäb's jetzt eine Leiche mehr. Luke, lass ihn, komm zurück. Ja, ich denke, es hat keinen Sinn. Der Typ ist eh über alle Berge. Den schnappen wir uns morgen. Sim kann ja nicht ewig untertauchen. Der ist geliefert, das schwöre ich dir. Bleib mal dran. Ich glaube, da vorne ist was passiert. Ich melde mich gleich wieder. Lotte! Sim ist verunglückt. Au, das sieht nicht gut aus. Übel. Und dein Fahrrad ist Schrott. Ist schon ein Krankenwagen gerufen? Oh, wie der hier reingebogen ist, auf der linken Seite, voll in das Auto. Das Fahrrad sind ja zum Glück schon abgebremst. Und das ohne Helm, unverantwortlich, so ein Irrer. Kannst du erkennen, was mit ihm ist? Eine Platzwunde am Kopf. angerufen. Der muss gleich hier sein. Lotte, ich bleib dann auch hier, bis die Polizei kommt oder der Krankenwagen.